frisch frittiert fressen Franzosen furchtbar gerne. Voulez-vous du Frosch-Ragout, ertönt es aus der Ferne. Gibt es noch Bordeaux dabei, dann schmeckt das sicher lecker. Ich hol noch Baguettes dazu beim nächsten Leckerbäcker. Schlonzig, schleimig, Muschel, Schlotzer, Franzmann frisst gern Schnecken. Camembert noch oben drum, na das wird dem ja schmecken. Morgens noch ein Fettcroissant und abends den Flammkuchen. Wenn dir das nur halbwegs schmeckt, musst du halt Speck drauf suchen. Ich wette, Colette mag Raclette, ich könnt schwören, der Jan mag auch Möhren. Der Gilbert steht auf Camembert, doch im Bett mag ich nur die Jeanette. Ich wette, Colette mag Raclette, ich könnt schwören, der Jan mag auch Möhren. Der Gilbert steht auf Camembert, doch im Bett mag ich nur die Jeanette. Paris, Lyon und Marseille, das sind doch tolle Städte. Franzmann raucht gern Gitarre, bis er daran verrecke. Leber ist meist auch kaputt, und weil sie Deutsche hassen, fahr ich da nicht in Urlaub hin, und du solltest's auch lassen. Und wenn du diesen Rat nicht hörst, dann lass zu Haus den Wagen. Ruckzuck ist der angesteckt, da hilft kein Ach, kein Klagen. Willst du sehen den Eiffelturm, dann solltest du nicht reisen. Schau ihn dir bei Google an, das gibt's zu besseren Preisen. Ich wette, Colette mag Raclette, ich könnt schwören, der Jan mag auch Möhren. Der Gilbert steht auf Camembert, doch im Bett mag ich nur die Jeanette. Ich wett, Colette mag Raclette, ich könnt schwören, der Jan mag auch Möhren. Der Gilbert steht auf Camembert, doch im Bett mag ich nur das Raclette. Ich wett, Colette mag Raclette, ich könnt schwören, der Jan mag auch Möhren. Der Gilbert steht auf Camembert, doch im Bett mag ich nur die Jeanette. Ich wett, Colette mag Raclette, ich könnt schwören, der Jan mag auch Möhren. Der Gilbert steht auf Camembert, doch im Bett mag ich nur die Jeanette.